Mit dem Anbruche des 14. Jahrhunderts hatte sich jedoch das Kräfteverhältnis im religiösen und damit korrespondierend im politischen Raum zu Ungunsten der gottgläubigen und freien Christen gestaltet. Wie in Frankreich, so war auch in Deutschland das kirchlich organisierte Dogmenchristentum im siegreichen Vordringen. Und wie jenseits des Rheins drängten auch in Deutschland die Regionalkirchen zur Union, zur einigen deutschen Nationalkirche. Doch dies Ziel wurde in Deutschland nicht erreicht. Eine deutsche Nationalkirche konnte nicht verwirklicht werden. Die regionalkirchlichen Priesterschaften haben sich in Deutschland niemals zu der vollkommen einheitlichen Hierarchie verschmelzen können, wie in der französischen Nationalkirche. Wer hat diese Union verhindert? Wer trägt die Schuld daran, dass in Deutschland die regionalkirchliche Entwicklung nicht bis zur Nationalkirche fortschreiten konnte? Die Antwort lautet: Schuld daran ist die französische Nationalkirche. Auf den ersten Blick erscheint diese Antwort befremdend zu sein. Was kann die soeben erst konstituierte Nationalkirche Frankreichs mit den kirchlichen Verhältnissen Deutschlands zu tun haben? Doch formulieren wir unsere Frage lieber so: Was konnte die französische Nationalkirche mit den deutschen Regionalkirchen an Interessen gemein haben? Das Allerwichtigste, das Grundinteresse war gemeinsames Gut, das dogmatische Problem nämlich. Vermöge seine Eigentümlichkeit als erste Verwirklichung eines Einheitsdogmas, barg das französische Nationaldogma gefährliche Anziehungs- und Angriffskräfte in sich. Schon durch seine bloße Verwirklichung, durch sein bloßes Dasein, musste das französische Einheitsdogma sowohl ein Vorbild als auch eine Mahnung für die übrige dogmatische Christenwelt sein. Eine alte, brennende Frage musste durch die Existenz des französischen Generaldogmas lauter denn je ertönen: Welche der vielen regionalkirchlichen Dogmen ist denn nun eigentlich der wahre Ausdruck des göttlichen Offenbarungswillens? In Frankreich bekannte sich, zwar noch nicht in der Praxis, aber in der Theorie, ein ganzes Volk zu einem Dogma. Wie, fragen sich auch Gläubige diesseits des Rheins, sollte sich nicht gerade in diesem einheitlichen Dogma der wahre Wille Gottes ausgesprochen haben? Wenn so viele Menschen einig denken, muss da nicht Gott die Hand im Spiele haben? Bestehen da unsere Glaubenssätze zu Recht? Nein, ertönt es selbstverständlich aus dem Munde des ersten französischen Nationalpapstes Clemens. Ihr seid im Irrtum, seid Ketzer. Nur unser Dogma kann den Anspruch erheben, die einzig wahre Formulierung des christlichen Glaubens zu sein. Das französische Nationaldogma ist in Wahrheit das Alldogma, das göttliche Universaldogma. Solche Fanfaren ertönten aus Frankreich, von der Kurie zu Avignon und von der Universität zu Paris in die Christenheit hinein. Und wie immer fühlte sich natürlich auch die geeignete Hierarchie Frankreichs infolge göttlichen Auftrages verpflichtet, ihr Dogma, das Dogma schlechthin, in der ganzen Christenheit zur Geltung zu bringen. Nicht nur in Frankreich selbst, auch über die nationalen Grenzen hinaus musste auf Gottes Befehl hin das französische Einheitsdogma mit Hilfe geistiger und politischer Waffen die Herrschaft über die Seelen erobern. Jetzt endlich sind wir in die Lage versetzt, Sinn und Ursprung aller jener Machtkämpfe in Deutschland zu erkennen, die das 14. Jahrhundert durchwirren. Endlich sind wir in der Lage zu gewahren, wo die Ursache der deutschen Zwietracht jener Jahrzehnte geheimnisvoll verborgen lag. Von dem Augenblicke an, als sich im deutschen Volke infolge der eingetretenen Dogmatisierung des Christentums religiöse Gruppen bildeten, die in den Regionalkirchen den freien Christen und den Gottgläubigen gegenübertraten, war bei einer Königswahl an die Aufstellung und Durchsetzung eines Kandidaten nicht mehr zu denken. Jedes der feindlichen Lager musste von nun an zwangsläufig darauf bedacht sein, seinen König auf den Schild zu heben. Wenn die Geschichte jenes Jahrhunderts die immer wieder auftretende Erscheinung des Doppelkönigtums auf alle möglichen politischen Konstellationen innerhalb der Wählerschaft zurückführt, so hat sie ja im Prinzip nicht ganz Unrecht. Denn wir wissen, dass das Dogma zu seiner Durchsetzung des weltlichen Armes bedarf. Nur verschweigt sie wohlweislich und bewusst, was solcher Politik als innerste Triebfeder zugrunde lag. Es kann hier nun keineswegs meine Aufgabe sein, bis in jede einzelne Phase hinein die entbrennenden Machtkämpfe um das Dogma zu verfolgen. Nur die Höhe- und Wendepunkte des dogmatisch-politischen Geschehens sollen in den kritischen Blickpunkt gerückt werden. Wir überspringen daher die Ereignisse um die Könige Adolf von Nassau und Albrecht von Österreich und wenden uns der Geschichte Heinrichs des VII. Zu. Da wird nun der Leser mit Recht sofort mit verwunderter Frage kommen: Wo ist denn der königliche Gegenspieler Heinrichs des VII.? Er ist nicht vorhanden, und das hat seinen guten Grund. Wie, fragt aber der Leser, waren also die geschilderten religiösen Gegensätze bei der Wahl Heinrichs von Luxemburg nicht vorhanden? Sie waren vorhanden, aber sie waren nicht wirksam. Wie ist das zu erklären? Um die Lage der Dinge bei der wunderbarerweise einstimmigen Wahl Heinrichs zu verstehen, bedarf es folgender Erinnerung. Auch die Kirchenfürsten bildeten damals noch keine feste, dogmatisch-kirchliche Einheit. Sie lebten in getrennten Regionalverbänden. Praktisch hatte das die Bedeutung, dass zwischen diesen Regionalkirchen eine grundsätzliche Rivalität bestand, die sich den Umständen nach mehr oder weniger stark gegeneinander auswirken musste. Sie waren zwar alle dogmatische Christen, aber sie schworen auf verschiedene Dogmen. Gerade bei der Wahl eines neuen Königs lag die Gefahr nahe, dass die Rivalität der Regionalkirchen so stark entflammen konnte, dass eine einheitliche Politik der Dogmenchristen unmöglich wurde. Gewiss als Ganzes, aber als sehr lockeres Ganzes standen die Kirchenchristen den freien Religionsgemeinschaften in geschworener Feindschaft gegenüber. Sobald jedoch ein bedeutender, augenblicklicher Vorteil für die Priesterschaft einer Partikularkirche einzuheimsen war, konnte diese kirchliche Sondergruppe sehr wohl geneigt sein, vorübergehend ein Abkommen mit gewissen Gruppen freier Christen oder Gottgläubigen zu treffen. Unter Umständen war mit den freien Christen, wenn man vorübergehend den Angriff gegen sie einstellte, bequemer auszukommen als mit den eifernden dogmatischen Rivalen. Was die Lage noch verwickelter gestaltete, war der Befund hinsichtlich der räumlichen Verteilung der dogmatischen Kirchen und der freien Gemeinschaften, auf die wir oben hingewiesen haben und die durch religiöse Enklaven und Exklaven charakterisiert war. Während im Süden und Südwesten Deutschlands die Kirchenchristen allerdings selbst wieder in Partikularkirchen getrennt das Feld behaupteten, hatten im Osten die freien Christen und im Norden Deutschlands die heidnischen Gottgläubigen noch bedeutenden Einfluss in die Waagschale zu werfen. Letzten Endes kam alles darauf an, ob die kirchlichen und freien Gemeinschaften kräftige Stützen an weltlichen Mächten und Fürsten fanden, wobei seitens der kirchlichen Gruppen die ideale Lösung in der Vereinigung eines hohen Geistlichen mit einem fürstlichen Amte in einer Person liegen musste.